Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Kinder aus Vergewaltigungen. Ich möchte gerne eben mit Kindern reden, die aus einer Vergewaltigung entstanden sind. Und ich möchte auch gerne mit den Frauen sprechen, die vergewaltigt wurden, die schwanger wurden durch die Vergewaltigung und sich dann für das Kind entschieden haben. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, hier in Köln, jetzt live 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist Ute und Ute ist 33 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Ute. Also, ich wurde von meinem Ehemann vergewaltigt. Mhm. Ich wurde schwanger, ich habe das Kind zur Welt gebracht. Wie lange wart ihr verheiratet? Ui, ich habe im Juni 84 geheiratet und im März 92 wurde ich vergewaltigt. Mhm. Wie kam es denn zu dieser Vergewaltigung in der Ehe? Ich habe im August 91 die Scheidung eingereicht, weil also einfach der Wind aus den Segeln war. Mhm. Man hat also nicht mehr miteinander reden können, also es war nichts Gemeinsames mehr da. Mhm. Und in dieser Ehe waren bereits zwei Kinder. Und dann habe ich mich fertig gemacht zum Weggehen, mhm, weil ich hatte Luftveränderung nötig. Es war ein heftiger Streit an dem Abend. Mhm. Und ging ins Badezimmer und da kam er nach. Er kam ins Badezimmer. Ach, nachdem du ihm das gesagt hast, dass du dich trennen möchtest? Nee, die Scheidung lief bereits 7 Monate. Mhm. Aber es gab an dem Abend nochmal einen Streit wegen eurer Beziehung und wegen der Scheidung. Nee, also der Streit war also wirklich lächerlich. Es gab zu viel Zucker im Kaffee. Er hat von mir verlangt, ich soll den Zucker fix und fertig machen, also mit Milch und Zucker. Und weil so viel Zucker drin war, hat er mir die Tasse an die Wand geschmissen und so ging der Streit los. Mhm. Also es war ein lächerlicher Streit. Ja. Dann bist du ins Badezimmer gegangen, sagst du? Ja, ich machte mich dann vom Weggehen fertig, weil ich konnte alles andere nur nicht im Haus bleiben. Und da kam er nach und er fing an, mich wirklich grob zu beschimpfen, also mit Hure und du hast es nicht anders verdient und riss mir dann die Klamotten runter und schmiss mich auf den Boden und hat mich vergewaltigt. Im Baderaum? Im Baderaum. Im Baderaum, mhm. Und du hast das auch dann als massiven Gewaltakt empfunden, als Vergewaltigung empfunden? Ja, ich würde sagen, ich hatte verstauchtes Handgelenk, ich hatte Prellungen zwischen den Beinen, ich hatte Schürfwunden an der Brust. Du hast dich regelrecht gewehrt dagegen? Ja, sicher, wir hatten ein Jahr keinen Geschlechtsverkehr und also da war auch nichts mehr da vom Gefühlen her. Mhm. Also er war wirklich die letzten Monate nur noch grob. Ging es so weit, dass du auch Angst um dein Leben hattest während der Vergewaltigung? Also an solchen Sachen habe ich momentan überhaupt nicht denken können. Mhm. Ich habe also nur gedacht, nein, ich will das nicht. Also Angst um mein Leben würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Auf jeden Fall ist er sehr gewalttätig mit dir umgegangen, wie du es auch gerade beschrieben hast, aufgrund der Verletzungen. Ja. Mhm. Danach, direkt danach, was geschah dann? Du lagst im Badezimmer auf dem Boden. Ja, bin erst mal wieder unter die Dusche. Ich habe mich so schmutzig gefühlt. Mhm. Also ich wollte es unbedingt abwaschen und ich kriege das jetzt. Ich habe den Schmutz einfach nicht weggekriegt. Mhm. Ich glaube, ich war 2 Stunden in dem Badezimmer. Du wolltest von diesem Mann, obwohl es so lange dein Ehemann war und ihr auch 2 Kinder miteinander habt, wolltest du gar nichts an dir spüren. Nein. Du wolltest alle Spuren verwischen, wegwischen, abwaschen. Dann bist du davon schwanger geworden. Mhm. Was war das für ein Gefühl für dich, als du bemerkt hast, dass du schwanger bist und es auf diesen Gewaltakt zurückzuführen ist? Ich habe momentan nicht gewusst, wie ich zu dem Kind stehen soll. Ich habe nicht gewusst, soll ich mich freuen? Soll ich weinen? Soll ich lachen? Ehrlich gesagt, erst wollte ich es nicht. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, und jetzt wieder schwanger und für mich ist der Welt zusammengebrochen. Hast du darüber nachgedacht, das Kind abzutreiben? Nein, keine Minute. Keine Minute? Nein. Mhm. Weil ich sage, jedes Lebewesen hat das Recht zu leben. Mhm. Und ich habe mal gesagt, geht's mit 2 Kindern, geht's auch mit 3. Mhm. Also für mich war nie eine Frage, das Kind wegzumachen. Du hast gesagt, dass du 2 andere Kinder vorher hattest. Mhm. Wenn du jetzt die Schwangerschaften vergleichst, die Schwangerschaft dieses Kindes, das aus dieser Vergewaltigung entstanden ist, und die anderen beiden, waren das grundlegend andere Schwangerschaften für dich? Ja. Inwiefern? Weil die erste Tochter war absolutes Wunschkind. Mhm. Und mein Gott, da freut man sich drauf. Mhm. Man achtet auf jede Bewegung, ob alles in Ordnung ist. Mhm. War dir während dieser Schwangerschaft durch die Vergewaltigung in diesen 9 Monaten immer präsent, was da passiert war? War das immer die Verbindung, das, was in mir hier wächst, ist entstanden in diesem schrecklichen Moment oder aus diesem schrecklichen Moment? Teils. Also die ersten Monate ja. Also die letzten Monate, wo ich dann das Kind gespürt habe, nicht mehr. Also da habe ich mich irgendwie schon auch drauf gefreut, weil ich habe mir so für mich gedacht, das ist ja auch ein Teil von mir. Mhm. Wann hast du das eigentlich deinem Mann erzählt, dass du schwanger bist? Da war ich im 4. Monat. Und hat er sich in irgendeiner Weise hinterher mal entschuldigt dafür, was er gemacht Nein. hat? Nein. Ich habe das gemeint, ja, und wenn du jetzt schwanger bist, weil das war noch kurz vorm Scheidungstermin auch, hat er gemeint, probieren wir es halt nochmal, und der ist dann auch gleich ganz toll zu seinem Anwalt gelaufen und hat ihm das erzählt, und da ist mir ja auch das Trennungsjahr gestrichen worden. Mhm. Also die Scheidung wurde dann nicht vollzogen. Und ich habe mich dann freiklopfen lassen, so ungefähr. Ich habe ja auch versprochen, er ändert sich. Mhm. Und ich mein, muss sagen, er hat sich ja auch wirklich dann monatelang bemüht. Ja. Also lieber netter Ehemann, bis das Kind dann da war. Und dann war also wirklich wie früher. Also man hat keine Veränderung mehr. Was heißt wie früher? Schlecht wie früher oder gut wie früher? Schlecht wie früher. Wie lange bist du mit dem Mann dann noch zusammengeblieben? Ich habe mit 18 geheiratet und mit 30 ist endlich die Scheidung vollzogen worden. Mhm. Ich meine, wie lange du dann noch zusammen warst, nachdem das Kind da war? 7 Monate. 7 Monate. Das Kind ist heute wie alt? 6. 6 Jahre. Hast du das dir heute wirklich dann so für dich arrangieren können, dass du das fast vergessen hast, wie das Kind entstanden ist? Ja, weil meine Tochter, muss ich sagen, ist wirklich, ich glaube, die weiß oder spürt es so klein auf. Obwohl ich es dir überhaupt nicht zeige, aber kannst du dieses sagen, Kind? Die Tochter ist ein Engel. Ein Engel? Ja, wirklich wahr. Kannst du dieses Kind also folglich dann so lieb haben wie deine anderen Kinder auch? Mehr. Das geht? Mehr. Du, mehr sogar? Wirklich weit mehr. Also ein Lächeln von ihr bringt mich zum Lachen. Aber lächelt nicht immer dann auch der Vater ein wenig mit, wenn sie lächelt? Nein, sie sieht nämlich absolut daran wie ähnlich. Dem Mann nicht ähnlich? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht. Ist deinem Ex-Mann eigentlich klar, dass dieses Kind durch diese Vergewaltigung entstanden ist? Ja. Das ist ihm klar. Da wir ein Jahr vor, also praktisch bis zu dem Zeitpunkt, ein Jahr vorher keinen Geschlechtsverkehr mehr hatten. Und ich ja auch nicht mehr verhütet habe. Und indem das die Ehe auseinanderging, ich habe kein Verlangen noch einen Mann gehabt. Wirklich gar nicht. Nun konnte man damals zu der Zeit noch keine Anzeige erstatten, ne? Aufgrund, ja, genau, weil ich war bei der Polizei und da hat also ein Polizist nur zu mir, also Polizistin wohlgemerkt, hat da von mir gesagt, das Problem ist nur, dass also eine Vergewaltigung unter der Ehezeit nicht anzeigbar ist. Ja, ja, das hat sich ja nur Gott sei Dank verändert. Ja, Gott sei Dank. Und die Gesetzeslage ist heute anders. Wie ist der Kontakt heute zu diesem Mann? Ja, wir sind also in Freundschaft, muss ich sagen, auseinandergegangen. In Freundschaft? Ja, es ging mir darum, um die Kinder. Ich muss sagen, ich wollte den Kindern nicht den Vater wegnehmen, ich wollte einfach nicht mehr mit ihm zusammenleben. Ich habe ihm auch über das Jugendamt freies Besuchsrecht eingeräumt, also er hätte die Kinder sehen können und holen können, wann immer er das möchte. Tut er das? Nein. Nein. Er hat also die Kinder das letzte Mal letztes Jahr im März geholt. Also er hat das sich seit einem Jahr nicht mehr gerührt. Das ist auch bitter, ne? Also ich muss sagen, ich bin wieder verheiratet und ich habe mich ja nach dieser Vergewaltigung, also unmittelbar nach der Entbindung, sterilisieren lassen, aus Angst, dass mir das wieder passieren könnte. Und jetzt ist erneut der Kinderwunsch da. Ja. Und ich muss sagen, also wir haben jetzt Arztbesuche über uns ergehen lassen und haben jetzt endlich einen Arzt gefunden, der wo uns das macht. Ich werde mich in den nächsten Monaten wieder befruchten lassen. Das ist jetzt noch möglich, auch nach der Sterilisation? Ja. Das ist möglich, ja. Ute, wirst du deinem Mädchen, deiner Tochter, irgendwann erzählen, wie es entstanden ist? Nein. Ich möchte jetzt auf gar keinen Fall in dem Kind das Gefühl erwecken, es wäre unerwünscht gewesen. Weil ich habe das Kind wirklich lieb und ich... Na gut, jetzt ist es Kind, aber es kann ja sein, irgendwann ist die Kleine 18, 19 Jahre alt, 20 Jahre, und du sitzt mit ihr zusammen, könntest du dir vorstellen, dass du ihr das dann mal erzählst? Wenn ihr vielleicht einmal irgendwie in einer gewissen Art und Weise dasselbe passieren würde, dann würde ich es ihr anders erklären oder beschreiben. Mhm. Aber direkt erzählen, du bist aus einer Vergewaltigung entstanden, nein, das würde ich nicht tun. Der schönste Satz, den du gerade gesagt hast, war, sie ist wie ein Engel. Das ja, zeigt mir, ja, das zeigt mir, wie lieb du das Kind hast. Und das ist natürlich wunderbar. Das hört man nicht oft, wenn so etwas passiert ist. Und das werden wir wahrscheinlich heute Nacht während der Sendung auch nicht nochmal hören. Ich danke dir für deinen Anruf und dein Vertrauen. Ja. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Danke und tschüss. Viel Glück für deine Sendung weiterhin. Vielen Dank, Ute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Kinder aus Vergewaltigungen. Und ich möchte gerne mit Kindern sprechen, die in einer Vergewaltigung oder aus einer Vergewaltigung kommen. Und ich möchte gerne mit den Müttern reden, die vergewaltigt wurden, schwanger wurden dabei und sich dann für das Kind entschieden haben. Die Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Es geht weiter mit Thomas und Thomas ist 16 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, du rufst mich zu dem Thema an? Ja, ich rufe dich zu dem Thema an, Domian. Also es ging darum, meine Schwester, die wurde vergewaltigt. Ja. Meine Schwester ist erheblich jünger als ich, also 2 Jahre. Mhm. Und sie wurde sogar schwanger und hat das Kind auch ausgetragen. Mhm. Wie kam es dazu, dass das Kind ausgetragen wurde? Also es war so, sie war mit Mädchen, mit ihren Freundinnen beim Kino und auf dem Rückweg. Sie war alleine, also ich bereue es auch heute, dass ich sie nicht abgeholt habe. Mhm. Wurde sie halt von diesem Herren, ich glaube, ich darf den Namen nicht sagen. Nein, den sagt man bitte jetzt nicht. Mhm. Ja, den überrascht und in sein Auto gezerrt und dann ließ es sich über sich ergehen. Mhm. Wir selbst, also sie war auch schwanger dann halt. Ja, die Frage war jetzt, wieso hat sie das Kind behalten? Wieso ist das Kind nicht? Ja, sie hat kein Wort darüber verloren zu Hause und sie hat sich auch verändert. Also wir haben uns alle gewundert, was da passiert ist. Mhm. Und sie wollte nicht darüber reden, aber dann wurde sie halt dicker, aber das merkte man auch erst, als sie so im 7. Monat war. Dann sind wir zum Arzt gegangen und der hat das halt festgestellt. Im 7. Monat habt ihr das gemerkt? Ja, man hat das gar nicht richtig gemerkt. Und sie hat sich nicht getraut, vorher etwas zu sagen? Nein. Sie hat es niemandem gesagt? Nein, gar keinem. Sie war auch ganz anders, ich habe mich richtig gewundert. Mhm. Und dann haben wir uns immer gestritten und so im Spaß so gecheckt. Und dann nach diesem 7. Monat ist die ganze Wahrheit erst an den Tag gekommen? Ja, wir sind dann zum Arzt gegangen, wir haben uns Sorgen gemacht, wieso sie zunimmt und... Nee, ist klar, dass dann rausgekommen ist, dass sie schwanger war. Ist dann auch erst rausgekommen, dass diese Vergewaltigung passiert war? Mhm. Aber sie hat zum Glück keine Geschlechtskrankheiten. Mhm. Ist der Mann angezeigt worden? Wurde angezeigt. Meine Eltern haben sich tierisch drüber aufgeregt. Und ist es zu einem Prozess gekommen, einer Verurteilung? Er war auch im Gefängnis. Er war im Gefängnis. Wie lange? Ein Jahr. Ist ja auch nicht so viel, ne? Jetzt ist er wieder draußen. Mhm. Das Kind ist jetzt wie alt? Das ist jetzt ungefähr 3 Monate alt. 3 Monate. Ja. Ich würde ja meine Schwester wie kann das sein? Das Kind ist erst 3 Monate alt und der war ein Jahr im Gefängnis. Ja. Kommt das hin zeitlich? Ja, sie war ja, Das kommt dann so knapp hin, ja. Mhm. Meine Schwester ist jetzt auf Komfa-Freizeit, also ich kann sie leider nicht geben. Was? Das habe ich nicht verstanden. Sie ist auf Komfa-Freizeit, also mit ihrer Komfa-Gruppe. Was heißt Komfa? Religion, also das ist eine Komfa-Freizeit zur Konfirmation. Ach so, Konfirmation. Ja, Komfa-Freizeit. So, die Schwester ist 14 Jahre alt, 15 Jahre alt. Jetzt ist sie 14, damals war sie 13. Das, ist sie 14. Das Kind wird jetzt mit in eurer Familie aufgezogen. Ja, meine Eltern kümmern sich ja drum. Ja, was ist denn das jetzt für ein Gefühl, auch für dich, dass da jetzt ein ja, du bist ja der Onkel jetzt, ne, von diesem Kind. Ja, ich sage das meinen Freunden natürlich nicht so, die wissen das nicht. Die denken, das ist der Sohn meiner Eltern, die haben ein neues Kind gekriegt. Mhm. Ich kann das ja nicht sagen. Also. Kannst du das Kind einfach so nett anfassen und in den Arm nehmen? Oder kommen dir auch dann die Gedanken, was da Schlimmes vorgefallen ist damals? Zuerst konnte ich es überhaupt nicht anfassen und jetzt geht's eigentlich. Also ich habe mich mit der Situation auseinandergesetzt und ich denke da jetzt eigentlich positiv drüber. Mhm. Ich meine, man kann ja nicht immer negativ darüber denken. Und wie ist das mit deiner Schwester? Kann die denn mit dem Kind liebevoll umgehen? Ja, mit ihm schon, aber sie kommt überhaupt nicht mehr mit männlichen, also mit Jungen und so zurecht. Mhm. Mein Gott, das Kind ist 14 Jahre. Sie ist ja auch ein Kind noch, ne? Ja. Kann man ja so sagen. Ist sie noch, ja. Und deine Eltern, wie verhalten die sich jetzt? Sie, ja, das ist schwer zu sagen. Also, sie sind auch, sie haben es jetzt langsam verkraftet. Ich meine, sowas kann man ja eigentlich nie verkraften, aber so langsam kommt es halt und man muss sich mit der Situation auseinandersetzen und es ist nun mal so und man kann es nicht ändern. Gab es denn bei euch in der Familie die Überlegung, dieses Kind zur Adoption freizugeben? Nein, niemals. Niemals. Warum nicht? Weil, ich meine, das gehört zur Familie. Man will doch keinen weggeben und dann hinterher denkt man sich, was ist draus geworden und man macht sich auch Vorwürfe. Ja. Du sagst, dass dieser Mann jetzt wieder aus dem Gefängnis raus ist. Ja. Wohnt der bei euch in der Nähe sogar? Ja. Ich habe schon überlegt, mit Freunden auf ihn loszugehen, aber dann ist ja auch wieder die Frage, dann könnte er mich ja anzeigen und meine Freunde. Thomas, das Gefühl ist völlig verständlich, was du da äußerst und wenn du das so sagst, aber lass die Finger davon, es bringt nichts. Denn niemandem ist damit gedient. Und du kommst in Schwierigkeiten und letztendlich ist es für dich vielleicht hauptsächlich zum Nachteil. Tu's nicht. Ja. Tu's nicht. Was ich aber fragen wollte, worauf ich hinaus wollte, kann das sogar sein, dass deine Schwester diesem Typ begegnet auf der Straße zufällig? Ich lasse sie ja gar nicht mehr alleine raus. Ich bin jetzt immer bei ihr. Das heißt, ich habe auch gar keine Zeit mehr für meine Freunde, Freundinnen. Ich lasse sie überhaupt nicht mehr alleine raus. Aber es kann sein, dass euch dieser Typ begegnet. Ja. Also der wohnt richtig in eurer Nähe. Ja. Also den Ort kann ich jetzt nicht nennen. Nein, das ist ja klar. Nein, ich frage das nur noch, weil mich das zusätzlich so sehr ärgert. Mich ärgert, dass der nur ein Jahr bekommen hat. Ja, das ist ja also. Dann ärgert es mich. Es ist ein bisschen weniger gewesen. Ja. Unglaublich. Ja, also. Aber ich höre immer solche Geschichten hier und begreife dann unseren Rechtsstaat nicht. Genau wie Steuerhinterzieher, die kriegen auch die kriegen dann viel mehr. Ja. Ist ja eigentlich egal. Und dann die Situation, ich hatte schon mal so einen Fall hier, dass es keine gerichtliche Auflage gibt, dass diese Täter dann wegziehen müssen von dem Ort, wo es passiert ist, wo das Opfer lebt. Ja. Eigentlich können sie immer weggesperrt, aber... Das, ja, also man ermisst ja gar nicht den Schaden, der angerichtet... Es ist schon so viel Schaden angerichtet worden bei deiner Schwester. Ja, und also wenn dann deine Schwester... Was? Ja. Sehr viel mehr Schaden, also man merkt es richtig. Also ja, natürlich. Und dann, wenn man dann auch noch in Kauf nimmt von Seiten des Gerichtes, dass dieser Mann ganz normal deiner Schwester wieder begegnen könnte, dass sie ihn einfach sieht. Nur die Tatsache, dass sie ihn sieht, kann ja wieder alles hochholen und die ganzen Wunden wieder aufreißen und es wieder schlimm machen, für sie noch schlimmer machen. Es ist unglaublich, es ist wirklich empörend, wenn ich sowas höre. Man kann sich ja nur empören drüber. Deine Schwester ist im Moment auch in der Freizeit, sagst du. Ja. Und das Kind ist bei euch zu Hause oder hat sie es mitgenommen? Nee, es ist bei uns zu Hause. Mhm. Liegt denn immer so dieses Thema bei euch in der Luft? Ist seitdem alles anders bei euch zu Hause? Nein, also es liegt nicht mehr in der Luft. Man kann sich ja nicht immer mit negativen Sachen vollpumpen. Es ist jetzt halt passiert, man kann nichts dagegen machen und... Wir leben jetzt halt damit. Mhm. Meinst du, dass es dir gelingt, ihn quasi so als deinen Bruder auch irgendwann zu akzeptieren? Ja, ich habe ihn als Bruder akzeptiert. Mhm. Ich meine, ich bin 16 Jahre alt, ich kann mich doch noch nicht als Onkel. Nee, eben, klar, ja. Also ich finde das sehr, sehr toll und tapfer von dir auch, was für eine Einstellung du hast. Vor allen Dingen finde ich es ganz toll, dass du so zu deiner Schwester stehst und jetzt im Moment ja auf quasi dein eigenes Leben auch opferst, ne, dafür. Ja. Du machst alles mit deiner Schwester zusammen. Ja. Mhm. Also ich kann sie ja nicht mehr allein lassen. Ich habe mir schon Vorwürfe jetzt gemacht. Ich dachte, jetzt bist du schuld. Ich wollte sie auch gar nicht abholen. Wir haben uns zu der Zeit gestritten. Also man streitet sich ja auch, man zankt sich. Ja, klar, ist auch normal. Aber jetzt ist das Verhältnis ganz anders. Wie habt ihr das eigentlich so anderen Leuten weitergegeben? In der Verwandtschaft, Freundschaft, Nachbarschaft? Wir haben es überhaupt nicht weitererzählt. Also es ist eigentlich ein richtiges Geheimnis. Ja gut, aber die Verwandtschaft hat doch gesehen, dass deine Mutter nicht schwanger war. Da könnt ihr doch nicht sagen, dass das Kind deiner Mutter ist. Ja, Verwandtschaft, Nähere haben das erzählt, aber wir haben Freunden erzähle ich nicht. In der Schule weiß es keiner. Also es gibt nur ganz wenige Leute, die das wissen. Ja, das ist auch besser, wenn es so bleibt. Ja, natürlich, ja. Ist denn deine Schwester auch in psychologischer Behandlung, Betreuung? Ja, war sie. Hast du den Eindruck gehabt, dass ihr das ein bisschen geholfen hat? Nicht sehr viel. Also ich glaube, diesen Schaden kann man nicht wieder richtig biegen. Mhm. Da bleibt immer was. Für den Rest ihres Lebens. Bestimmt, ja. Aber man kann natürlich eine ganze Menge schon tun, ne? um ihr zu helfen. Vielleicht solltet ihr, die Familie, du, deine Eltern, darüber nochmal nachdenken, vielleicht nochmal eine neue Therapie oder eine Beratung aufzusuchen. Dass sie weiterhin, sie ist für euch in guten Händen, aber dass sie halt auch so medizinisch, psychologisch in guten Händen weiterhin. Haben wir auch schon eine Erwägung gezogen, wir wollten sie auf eine Kur schicken. Mhm. ganz woanders hin, in eine andere Stadt. Mhm. Aber dann wäre wieder Überlegung gewesen, was passierte, da haben wir sie nicht unter Kontrolle, da würden wir sie alleine lassen. Mhm. Ich glaube, sie braucht da ja auch ein bisschen familiären Beistand. Geht sie denn weiter zur Schule im Moment? Im Moment ja, aber sie muss wahrscheinlich die Klasse wiederholen, weil sie zu viel verpasst. Aber die haben das in der Schule doch dann, als sie in der Endphase der Schwangerschaft... Nein, da war sie nicht mehr, da ist sie nicht zur Schule gegangen. Also das habt ihr richtig perfekt geheim gehalten alles. Ja. Mhm. Schlimme Geschichte. Ja. Mhm. Also Thomas, ich find's toll, dass du dich so kümmerst um deine Schwester und dass ihr so eine tolle Familie seid und das gemeinsam jetzt hinkriegen wollt. Ja. Gibt's noch ein Geschwister außer dir? Nein. Nein, ihr seid zu viert dann. Ja. Mhm. Danke auch für dein Vertrauen und dir und eurer Familie von Herzen alles Gute. Domian, alles Gute noch für deine Sendung. Dankeschön. Und ich wollte noch gerne meinen Freund grüßen, von dem ich gerade das Telefonat führe. Mach das. Okay, tschüss. Ja, okay, tschüss. Ich dachte, jetzt käme noch ein Name. Kam kein Name. Herzlich willkommen, Didi. Und Didi ist 47 Jahre alt. Ja, hallo. Eine Frau ist das, ja. Hallo, Didi. Hallo, Domian. Das Thema heißt Kinder aus Vergewaltigung. Ja, richtig. Und ich kann auch zu dem Fall Thomas nur sagen, dass es wirklich toll ist zu hören, dass er so zu seiner Schwester steht. In dem Alter, ne? Weil ich an meiner Geschichte das nur, also ihm nur dazu raten kann, auch den Eltern und allen Bekannten, die sie hat, ihr zu helfen, dass man, wie man mit dem Kind dann umgeht, dass man das Kind auch annimmt, vor allen Dingen. Bist du auch vergewaltigt worden? Nein, ich bin also ich bin das Kind einer Vergewaltigung. Du bist das Kind? Meine Mutter, letzte Woche war ein Film im Fernsehen, Schamlos, und meine Mutter war zu dem Zeitpunkt bei mir zu Hause hier. Wir haben uns den Film, ich habe ihn mir ganz bewusst mit ihr angeguckt, weil ich gehofft hatte, dass man vielleicht auf dieses durch diesen Film einmal etwas sagen konnte. Ging es da um dieses Thema? Da ging es um dieses Thema. Mhm. Das ging über den Stiefvater missbraucht und so weiter und so fort. Mhm. Also es ging nur um andere Sachen. Aber wir sind dabei über das Thema gekommen. Also meine Mutter ist mit 24 von meinem Vater vergewaltigt worden, was sie aber gar nicht mehr so richtig weiß. Sie wurde also eingeladen, es war eine Zusammenkunft mit mehreren Arbeiterinnen damals. Mhm. Und sie kannte meinen Vater nur vom weiteren Sehen, Hören, Sagen. Und sie behauptet also, dass sie irgendetwas ins Glas bekommen hat. Ins Glas bekommen hat? Ja, also was in ihr Getränk. Ja. Mhm. Und sie sind dann, er hat sie nach Hause begleitet und im Park auf dem Nachhauseweg dann sozusagen vergewaltigt. Und daran kann sie sich nur verschwommen erinnern? Nur verschwommen, ja. Damals war, also nochmal, ich stelle es nochmal klar, damals waren die beiden nicht verheiratet. Nein, die kannten sich auch so nicht. Mhm. Also nur er war Verwaltungsdirektor und sie war nur eine kleine Angestellte. Jetzt muss ich gleich mal fragen, wieso hat denn deine Mutter dann diesen Mann geheiratet hinterher? Nein, dieser Mann war verheiratet. Meine Mutter hatte nie danach nie eine Beziehung zu ihm. Das wurde alles hinterher noch sehr geheim gehalten. Mhm. Er hat sich wohl irgendwie dazu bekannt. Das ist wohl auch irgendwie zu Verhandlungen gekommen. Aber es ist alles unter den Tisch gekehrt worden. Er hat auch bezahlt für mich. Und aber er hat auch Jahre später erst gesagt, das ist wohl mein Kind, als die Ähnlichkeit sehr frappierend war. Also du bist alleine mit deiner Mutter aufgewachsen? Nein, leider nicht. Das ist schon der erste Punkt. Meine Mutter hat mich also auch nicht gewollt. Mhm. Und das ist etwas ganz Schlimmes, wenn man also so eine Vergewaltigung hat und ein Kind daraus entsteht und man wird nicht angenommen. Mhm. Ich bin also direkt in ein Säuglingsheim gekommen, Ach so. Pflegeeltern, Ach so. Kinderheim und wieder zu Pflegeeltern und erst mit 10 Jahren zu meiner Mutter. Warum dann mit 10 Jahren? Ja, sie war dann in der Lage, also durch das ich in der Schule besuchte, Kinderhort gab es ja früher, und da konnte sie mich irgendwo unterbringen. War deine Mutter denn dann inzwischen auch verheiratet? Nein. Die hat alleine gelebt. Und hatte auch kein Kind damals? Hatte kein Kind. Und hat dich dann, als du 10 Jahre warst, zu dir genommen? Zu mir, ja, und dann ging eigentlich erst das Chaos los. Also das war, für meine Begriffe ist es für mich heute noch ganz schlimm. Wir haben es überhaupt nicht verstanden. Ich bin ja immer nur am Wochenende aus dem Heim geholt worden oder wo sie mich gerade untergebracht hatte. Du warst aber auch mal bei Pflegeeltern, sagst du? Bei Pflegeeltern, ja. Aber bei den Pflegeeltern, die ich zum Schluss hatte, als ich 9 Jahre, gut 9 Jahre war, die haben mich auch geschlagen und missbraucht für ihre Kinder, die sie noch selber hatten, und ich war mehr Putzmädchen und... Also war das auch, weiß Gott, keine gute Zeit? Nein, das nicht. Die Heimzeit war eigentlich noch die beste. Da war ich gut aufgehoben. Bist du denn dann, bis du erwachsen warst, bei deiner Mutter geblieben? Nein, ich bin mit 16 schon ausgezogen. Ich habe mein Leben selbst gestaltet und ich habe selber heute zwei Jungen. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, dass die Zeit bei deiner Mutter, diese 6 Jahre, eigentlich war die Hölle. Ich wollte es gerade sagen, die Hölle für dich war. Ja, du bist meine Mutter hat das Erziehungsrecht wegen Kindermisshandlungen entzogen bekommen durch die Vormundschaft. Du bist geschlagen worden. Geschlagen. Du bist misshandelt worden. Meine Mutter hat mich geschlagen, am Wochenende ins Bett gesteckt, in den Speicher, auf dem Speicher musste ich über Nacht bleiben, wenn ich irgendetwas falsch... Meine Mutter hat mich zum absoluten Gehorsam erzogen und wenn ich irgendwas falsch machte, was ich aber nie richtig begreifen konnte, dann hat sie also diese Dinge getan und bis dann irgendwann eine Nachbarin das nicht mehr mit ansehen, also weil ich ewig blaue Flecken hatte oder sonst was. Ja, die hat sie dann angezeigt und dann hat sie, lief das alles damals. Ich bin mit 16 schon von zu Hause weggezogen und ich habe mir... Und hast du dann ein eigenes Leben aufgebaut, schon mit 16? Sehr früh. Ich bin in ein Mädchenpensionat gezogen, war dann wieder in so einem klösterlichen Heim. Da war ich aber in Sicherheit. Ich fühlte mich sehr sicher da und bin mit 18 dann in selber, habe noch meinen Mann kennengelernt, habe selber zwei Kinder, bin wann hast du Wann hast du denn erfahren, dass du ein Kind aus einer Vergewaltigung bist? Also schon, ich glaube, sehr früh, mit 12, 13, auch in dieser Zeit, wo ich eben hat bei sie ihr dir war. Das quasi um die Ohren geschlagen, diese Tatsache? Ja, sie hat Selbstmordversuche unternommen in dieser Zeit. Also aber auf Heiligabend, auf, ich habe immer nur, wirklich schlechte Zeiten. Also sie hat dir das gesagt, als du 12 Jahre alt warst? Ja, sie hat das auch mit 9 Jahren gesagt, wer mein Vater ist, den ich dann vorher 2, 3 Mal gesehen hatte. Das muss doch für ein Kind ganz schlimm sein, wenn man mit 12 Jahren so etwas, hast du das eigentlich mit 12 Jahren kapiert, was das eigentlich bedeutet? Nein, ich glaube nicht. Ich habe nur gemerkt, dass sie mich nicht wollte, dass ich, dass sie mich nicht haben wollte. Das habe ich immer wieder gemerkt. Das ist ganz schlimm. Nun hast du ja, wie du gerade anfangs gesagt hast, heute wieder Kontakt zu deiner Mutter. Ich habe den Kontakt durch meine eigenen Kinder wieder zu ihr aufgebaut. Wie das ist kam denn ganz automatisch. Wie ist denn dann der Kontakt heute? Ich ehre und respektiere meine Mutter. Ehrt und respektiert sie dich denn auch? Ich hoffe es. Sie hat also eine lange Zeit auch in einer psychosomatischen Klinik verbracht, als sie in meinem Alter jetzt war. Und ich habe sogar mein zweites Kind damals ihr zwischendurch mal gegeben, weil man in der Klinik sagte, das muss bei ihr auch alles wieder... Sie ist selbst ein Kind der Gefahr der Vergewaltigung. Sie ist selbst als Kind vergewaltigt worden. Das kommt noch dazu. Das kommt auch noch dazu, mein Gott. Sie ist ganz schrecklich vergewaltigt worden mit 12, 13 Jahren und muss also in einem Kinderheim, in der Kinderklinik gelegen haben und muss den Schwestern Kittel vom Leib gerissen haben. Das hat sie mir erzählt. Mein Gott, wie schlimm. Und dann später dann nochmal sowas. Ja, und sie hat früher keine Beziehung gehabt und ist da rein, auch hinterher keine Beziehung, bis sie meinen Stiefvater kennengelernt hat. Ja, und dann geht das alles noch weiter, dass ich also... eben halt auch noch dann mein Vater hat mich auch missbraucht, mein Stiefvater. Wie alt warst du da? Ja, zwischen 11 und 12 hast du ihn kennengelernt. Ach, ihr habt dann einen Mann auch noch kennengelernt, während du bei ihr gelebt hast. Ja. Mein Gott, das ist ja eine Ballung von schrecklichen Sachen. Das ist auch, deswegen rufe ich auch an. Ich weiß, du erzählst immer mehr, es kommt immer noch eine drauf, man denkt, das kann ja gar nicht wahr sein. Nein, ich habe das bis vor 2 Jahren alles unheimlich gut verkraftet. Meine Söhne, ich habe selber 2 Kinder, ich habe meine Kinder ohne jeglichen Schlag. Das war mein Lebens, wie soll man sagen, also das war mein Vorsatz, meine Kinder mit viel Liebe und ohne Schläge aufzuziehen. Und ich habe das bis vor 2 Jahren, jetzt sind die beiden groß, der eine ist fast mit dem Studium fertig, der andere geht ins Studium. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren alleine, lebe auch in einer Beziehung, in einer Wochenendbeziehung und ich habe das Gefühl, jetzt kommt das erst alles. Jetzt kommt ist auch die Zeit da, ne? Vielleicht, dass du dass du Freiraum hast, darüber nachzudenken. Es wird immer schlimmer. Wenn ich also bei einem Arzt sitze, kommen mir so die Tränen und es wird ganz schlimm. Und wissen deine Kinder um dein Schicksal? Genau? Bescheid? Ein bisschen, nicht alles. Wissen sie, dass du ein Kind... Wir wissen auch nicht, wir wissen nicht zum Beispiel, dass meine Mutter das Erziehungsrecht wegen Kindermisshandlung hat. Aber dass du ein Kind aus der Vergewaltigung bist, das wissen sie. Ein nicht gewolltes Kind. Also ich werde einen Satz in meinem Leben nicht vergessen, deswegen von der Ute eben den Satz, den hätte ich auch gerne mal in meinem Leben gehört, du bist ein Engel. Und meine Mutter hat also, als ich noch erwachsen war und selbst schon ein Kind hatte, noch zu mir gesagt, weil ich irgendwas nicht in ihrem Sinne gemacht hatte, deine Frucht hätte ich besser in den Rhein geworfen. Den Satz werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Das ist ein ganz schlimmer Satz, der sich bei mir ja, gefressen hat im Kopf. Und es ist eigentlich ganz wichtig, dass ich ich respektiere meine Mutter nicht eher. Ich habe auch keinen anderen Menschen, keine Verwandten, nichts. Aber du sagst immer Respekt, aber du kannst deine Mutter auch, sie ist ja wahrscheinlich schon sehr alt jetzt, ne? Ja, sie ist 71. 71. Lieben kannst du sie nicht, ne? Nein, ich glaube nicht. Mhm. Das ist Respekt. Hat sie denn irgendwann jetzt mal auch im Alter verändern die Menschen? Es. Sie hat es an den Kindern, sie hat an den Kindern versucht, gut zu machen. Oder ja, das habe ich erkannt. Mhm. Im Laufe der Jahre habe ich erkannt, und das mildert die ganze Sache, dass sie an den Kindern versucht hat, da wieder was gut zu machen. Du hast gerade gesagt, ihr habt euch gemeinsam diesen Film angeguckt. Ja, das war. Ist dadurch nochmal was hochgekocht, bei ihr auch? Ja, das war reiner Zufall, dass dieser Film an dem Abend kam. Und ich habe durch meinen Stiefvater auch misshandelt, sondern missbraucht wurde. Mhm. Und ich habe auch jetzt Schwierigkeiten in meiner Beziehung. Mhm. Ich habe eine Wochenendbeziehung und falle jeden Sonntag, seit ich da drin bin, in ein Loch, weil er kommt freitags und geht sonntags. Und wenn er gegangen ist, dann ist ja, für dich... Ja, ich bin als Kind ja auch nur samstags oder samstags geholt worden, sonntags zurück. Und irgendwo, nehme ich an, ist da eine Verbindung. Ich gehe davon aus, dass auch du keine psychotherapeutische Behandlung hinter dir hast, oder? Nein, ich habe mal durch eine Rehabilitation mit meinen Knochenbrüchen, war ich mal in der Klinik und dann kann man ja da psychologische Betreuung haben. Dann habe ich mal angefangen, hab mir das auch von der Seele geredet. Naja, und halt vor 3 Jahren war ich auch mal so weit und bin ins Auto gestiegen, wollte nicht mehr, bin aber dann Gott sei Dank vor der Klinik gelandet und habe dann nur noch gerufen, ich brauche jemanden, mit dem ich jetzt reden kann. Weißt du, ich glaube auch... Ja, da fing es dann langsam an, dass ich mal reden konnte. Aber du bist im Moment in keiner therapeutischen Behandlung. Nein, ich bin nicht wahr. Ich weiß es nicht. Warum mein nicht? Arzt rät mir das dauernd. Ja, ich rate dir das jetzt auch. Nachdem, was du ich mir erzählt so hast. Warum denn die? Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht nochmal so tief fallen. Ich weiß, dass da so viele schreckliche Dinge waren und ich möchte einfach nicht mehr so tief fallen. Aber vielleicht ist das die einzige Chance für dich. Du bist erst 47 Jahre alt, ein gutes Leben neu aufzubauen. So rumort es ständig in dir und du sagst, wenn du irgendwo alleine sitzt... Es hat so lange gut gegangen. Ja, aber jetzt kommt es hoch und vielleicht ist es völlig unmöglich für dich, ich glaube das, dass du das alleine bewältigst. Ich habe so viel Kraft und so viel Power gehabt. Ich war Elternsprecherin, ich habe mich um die Kinder, ich bin mit den Kindern durch die Gegend gefahren. Du hast es alles immer übertüncht. Du hast es immer zur Seite getan. Ja, ich weiß, ich sehe das auch ein, aber... Ich habe eine unglaubliche Angst davor, in eine Behandlung zu begehen. Ja, aber sieh doch darin vielleicht auch wirklich die Chance für dich, nochmal ganz von vorne anzufangen und diese vielleicht wirklich mit einem guten Therapeuten zusammen zu verarbeiten, wenn der Weg dadurch auch sehr schwierig und sehr schmerzhaft, aber die Chance, es vielleicht dann einigermaßen zu überwinden, ist doch eigentlich ein Hoffnungsschimmer, sollte ein Hoffnungsschimmer für dich sein. Guck mal, du musst... Ja, mein Verstand sagt mir das ja auch. Ja, und allein, dass du jetzt dich ja auch bei mir gemeldet hast und du bist so voller Unglück, was da alles rausbrodelt, zeigt mir ja auch, dass du eigentlich möchtest. Du willst ja auch reden, du willst ja von der Seele reden. Ja. Und reden ist so wichtig und so gut. Und wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, mit einem Fachmann, der sich da gut auskennt, kann es eigentlich nur von Vorteil für dich sein. Ich möchte... Ich habe ja auch an dem Abend versucht, mit meiner Mutter noch darüber zu reden, weil eben dieser Fall so sehr identisch war. Mhm. Aber sie hat einen Nervenfakt hinter sich. Ja, nein, du musst eine neutrale Fachkraft neben dir haben. Jemand, der das sich... würde jetzt nichts mehr bringen. Vorwürfe schon mal gar nicht. Nein. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen redest. Ja, gerne. Können wir das machen? Das ist die Elke. Du legst auf und die Elke ruft dich gleich, ich glaube sofort, sie ist frei, sie ruft dich sofort an. Ja. Okay, und dann könnt ihr beide noch ein bisschen euch unterhalten. Ja. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Tilly. Tschüss. 1.35 Uhr und 20 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1 Uhr 36 und 39 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt Kinder aus Vergewaltigungen. Ich möchte mit Kindern sprechen, die in einer Vergewaltigung gezeugt wurden. Und ich möchte gerne mit Menschen, mit Frauen sprechen, die sich für das Kind dann entschieden haben nach einer Vergewaltigung. Meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Es geht weiter mit Sandra und Sandra ist 34 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo Sandra, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Heikles Thema. Sehr heikel, ja. Ja, also, bist du betroffen? Ja, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 5 und die ist auch aus einer Vergewaltigung von Berufswegen her. Und gut, so ganz genau kann ich nicht sagen, was ich berufstätig mache. Und weil meine Eltern, die wissen das nicht, meine Geschwister wissen das nicht, das weiß keiner. Nun, verstehe ich es nicht so ganz recht. Von Berufswegen bist du vergewaltigt worden? Ja, also, ich bin im Pflegedienst, bin ich tätig, ne? Mhm. Und wir haben da gewisse Wohnheime und das war, also so, es hat nicht nur mich alleine getroffen, das war damals ein Serientäter war das gewesen. Mhm. Und insgesamt waren wir 8 Frauen. Dieser Täter war in eurem Pflegeheim? Er war Patient oder? Nein, der hat sich also nach den polizeilichen Ermittlungen, hat er sich die Opfer rausgesucht, hat die Opfer beschattet, hat geguckt, ob da ein Freund ist, ein Mann ist oder sonst was. Und dann ist er halt nachts in den Wohnungen, ist er dann eingebrochen. Aber was hat das mit deinem Beruf zu tun? Ja, weil ich damals also dort gearbeitet habe. Ach, weil du dort gearbeitet hast und er ist da in diesen Arbeitsplatzbereich eingebrochen. Ja, richtig genau. Mhm. Und darum, gut, ich arbeite da heute nicht mehr und ich würde es auch nie wieder machen. Aber dennoch verstehe ich das nicht. Das hätte dir ja überall passieren können. Hat es doch mit dem Arbeitsplatz irgendetwas zu tun, oder? Ich denke mal, die Absicherung ist ein bisschen schlecht. Für diese Wohnheime, was also für Schwestern anbelangt, ist schlecht, würde ich sagen. Mhm. Das war in einem Schwesternwohnheim. Ja, richtig. Mhm. Der Täter war aber jemand ganz Fremdes, der hatte nichts mit dem ärztlich-klinischen Bereich zu tun. Nichts. Mhm. Dann bist du in deinem Wohnraum vergewaltigt worden? Ja, also das lief nachts so ab, der ist eingebrochen, ich hatte gedacht, das ist einer, der Geld haben will oder so, ne? Mhm. Also, und er hat einem die Hände gefesselt und so, und es war die Hölle war. Und du warst alleine oder warst du mit einer Freundin zusammen? Alleine. Der hat dich gefesselt? Ja. Wie lange dauerte die ganze Tortur? Das kann ich nicht sagen. Also es waren schon einige Stunden. Einige Stunden? Ja, Stunden. Hat er deinen Mund verbunden, dich geknebelt? Messer am Hals. Messer am Hals? Ja, also... Das heißt, du hattest in der Tat Todesangst? Ja, mit Sicherheit. Also mir geht auch jetzt, wenn ich es erzähle, geht mir jetzt wieder das Herz, ne? Das springt gerade wieder. Also das war ganz schlimm, war das also... Das waren Sache von Stunden, war es. Als das dann vorbei war, er hat dich mit einem Messer bedroht und dich währenddessen vergewaltigt? Sogar an der Hand verletzt. Hat er dich während der ganzen Zeit vergewaltigt? Würde ich sagen schon, also mit Unterbrechung, ne? Man braucht ja auch Unterpäuschen sozusagen, ne? Sag mal, was geht da in einem Menschen vor, der das ertragen muss? Was ist da in dir vorgegangen während dieser Zeit? Ich habe nur gedacht, ich will leben, weil ich hatte ja noch eine große Tochter zu Hause, ne? Weil ich war ja damals zu dem Zeitpunkt auch geschieden und man will leben, man will einfach nur leben, ne? Hast du am Anfang versucht, dich zu wehren, zu schreien? Zum Schreien kamst du gar nicht, weil du geschlafen hast. Mhm. Das ist ja nachts erst, also du kamst gar nicht zum Schreien. Mhm. Du warst dermaßen schockiert und hattest Angst. Domian, also... Ja, ich stelle es mir also einen absoluten Horror vor, was du da... Ja, natürlich ist es der Horror. Als die Stunden vorbei waren, lagst du gefesselt in deinem Schwesternwohnheimzimmer. Ja, richtig. Und wer hat dich gefunden, wer hat dich befreit? Eine Kollegin. Die Kolleginnen haben ja untereinander Schlüssel, ne? Mhm. Wenn ich nicht zum Dienst komme, automatisch wird geschaut, warum kommt denn die nicht? Was ist denn dann direkt danach geschehen? So, es kam, Kripo kam, also ich wurde untersucht direkt und naja, ich hatte also an der Hand, die Schnittwunde hatte ich gehabt und also es wurden Spermaproben wurden entnommen. Naja, und... Hast du Anzeige erstattet? Ja, natürlich. Ist der Täter gefasst worden? Ja. Ist er verurteilt worden? Ja, 15 Jahre. 15 Jahre? Die sind zu wenig. Die sind zu wenig. Ach, letztendlich ja. Zu wenig. Wobei ich jetzt schon mal, ich habe gerade gehört, ein Jahr nur. Ja, 15 Jahre. Wie war die Verhandlung für dich? Die Hölle. Die Hölle. Also das, also ich muss sagen, unser Gesetz, muss ich sagen, ist das Letzte vom Letzten. Also wir wurden da drinnen, also es war so, dass die haben da sozusagen einen Termin gemacht, es sind alle Frauen sind gekommen, bis auf zwei Stück waren nicht in der Lage zu kommen. Und wir wurden reingebeten, ne? Also der Täter, der musste nicht mal draußen bleiben, der durfte mit in dem Raum sitzen bleiben. Das ist schon unglaublich, ne? Ja, und dann wurdest du da oben sitzen, ja, Richter und was da alles da oben rumsitzt, ne? Und wir haben dann also auch gefragt, ob man nicht dabei Lust empfunden hätte und also ob man Orgasmus hatte und so. Also ganz demütigend. Ja, richtig. Ich kam mir nicht vor wie ein Opfer, ich kam mir vor wie der Täter. Ich habe dann noch gedacht im Nachhinein, sag mal, hast du irgendwas falsch gemacht? Sind diese Erfahrungen so schlecht, die du da vor Gericht gemacht hast, dass du im Nachhinein sagst, ich würde den nicht nochmal anzeigen? Nein, ich würde nie wieder anzeigen. Du würdest ihn nicht anzeigen? Nein. Aufgrund der schlimmen Erfahrungen, ja, die du im Gericht gemacht hast, obwohl er zu 15 Jahren verurteilt wurde? Ja, 15 Jahre sind zu wenig. Du würdest in Kauf nehmen, dass der frei rumläuft, um diese Demütigung nicht zu ertragen im Gericht? Nein, ich würde es selber in die Hand nehmen. Weil ich bin eigentlich vom Charakter, bin ich eine starke Person her. Ich war dann auch, also ich bin ja auch schon später, ich habe also das Kind bekommen. Ja, Sandra, das ist jetzt genau der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte. Du hast das Kind, du bist schwanger geworden daraus und hast ein Kind bekommen. Warum hast du dieses Kind ausgetragen? Keiner gibt mir das Recht zu töten. Egal, was für ein Leben das ist, ich habe Leben zu achten. Kannst du dieses Kind lieben? Ja, mittlerweile ja. Das Kind ist jetzt 5 Jahre alt? Ja, das ist ein Mädchen. Ich liebe die Kleine, ich liebe die also mit ganzem Herzen. Ich habe das Kind, also die Schwangerschaft, ich habe eine schwere Schwangerschaft. Ne? Die Kleine kam auch zu früh auf die Welt, es war eine Frühgeburt. Und also am Anfang, das erste Jahr war schwer, da hatte ich also zu kämpfen. Ne? Ich bin dann aber in psychologische Behandlung gegangen, da war ich 3 Jahre und mittlerweile, ich liebe das Kind. Damals während der Schwangerschaft, gab es in dir so den geheimen Wunsch, vielleicht, dass es zu einer Fehlgeburt kommt? Ja, ich hatte immer Angst, es wird ein Junge und also... Warum? Vererbbar. Ich hatte immer gedacht, es wäre vererbbar, weißt du? Ich hatte gedacht, Mann, vielleicht ist das vererbbar, vielleicht ist das eine Krankheit oder so. Sandra, du hast gerade einen Satz gesagt, der ist sehr ehrenwert. Du sagst, niemand hat das Recht zu töten. Ja. Verstehen kann ich das nicht. Wenn ich so etwas erlebt hätte, sage ich jetzt mal, ich bin keine Frau, aber ich glaube, ich würde alles dran setzen, um das, um diese Frucht abzutreiben. Nein. Was kann denn das kleine Wesen dafür? Das ist richtig, ja, aber du hast so viel Größe, das so zu sehen. Ja, klar, ja. Ja, am wie sie dann geboren war, da habe ich auch gedacht, Mann, sie ist zu früh geboren, können sie denn jetzt nicht sterben oder so? Heute, ach, ich habe heute ein schlechtes Gewissen, weil ich so gedacht habe, weil das kleine Wesen, Domian, das kann nichts dafür. Nee, natürlich nicht. Das ist eine Zuckerpuppe, ist das. Also ich sag dir, ich liebe diese Kleine. Siehst du in ihren Augen die Augen des Täters? Manchmal. Wann? In welchen Situationen? Sagen. Das ist, sagen wir mal, wenn ich jetzt mit ihr irgendwie einen Konflikt habe, sie ist auch ziemlich stark vom Charakter her. Und also es ist dann schon der Wahnsinn, ne? Und dann denke ich manchmal, oje, ist da doch nicht was oder so? Mhm. Und, aber gut, wenn ich da ein Problem damit habe, dann rufe ich bei meiner Psychologin an, sage ihr das. Hast du die Sorge, dass das nochmal umschlagen könnte, dass du das Kind doch irgendwann nicht mehr lieben kannst? Nee, die Sorge, die habe ich abgelegt, weil ich war jetzt 3 Jahre in psychologischer Behandlung. Und wenn da mal ein kleiner Konflikt in mir aufkommt, und dann rufe ich sofort meine Psychologin an, sage das, sie hilft mir dann auch. Und also du hast eigentlich, du kannst das eigentlich trennen, du kannst diesen Vater von diesem Kind trennen. Ja, ich trenne die beiden. Mhm. Weil das ist dein Kind. Richtig, genau. Mhm. Mhm. Ich habe sogar keinen Bluttest machen lassen, einen DNA-Test machen lassen, wie weit sie meine Gene hat sozusagen. Und, was ist das Ergebnis? Ja, 90% Mama, Domian. Also, ja, weil ich sag ja, manchmal habe ich Angst, dass das vererbbar ist. Mhm. Dass, weil die Wissenschaft sagt ja nichts Genaues aus. Jetzt sitzt dieser Mann im Knast zurzeit. Ja, der kann von mir aus zum Moderner drin. Hat der, das habe ich gerade vergessen, dich zu fragen, in diesem Prozess auch nur ein einziges Wort des Bedauerns und der Reue, des um Verzeihung Bittens von Nein. sich gegeben? Nichts. Nein, er hat gelächelt, gegrinst. Das ist eine Bestie? Er hat, kann ich nicht beurteilen, also er hat da gelächelt und also der hat da gesessen, hat gelächelt, hat er. Wirst du deinem Kind irgendwann erzählen, was passiert ist? Nein. Bist du fest entschlossen? Ja, aber irgendwann kommen die Fragen des Mädchens. Wo ist mein Papa? Wer ist mein Papa? Ich habe die Hoffnung, weil er ist ja schon ein älterer Jahrgang. Und ich habe die Hoffnung, dass er in der Zwischenzeit abkratzt. So schlimm, wie es anhört. Ja, dennoch ist die Frage des Kindes irgendwann da, Sandra. Dann kriegt sie den tollsten Traumpapa, den er haben kann. Mhm. Aber ich werde ihr nie die Wahrheit sagen. Nie. Niemals, weil ich denke mal, sie kommt dann in einen Konflikt rein, wenn sie mal älter ist. Und das möchte ich einfach nicht, weil sie kann ja nichts dafür. Wie alt ist denn der Täter? Der ist 40. Mhm. Hast du eine Beziehung im Moment? Ich bin wieder verheiratet. Du bist verheiratet. Ich habe neu geheiratet. Und du hattest vorher ja auch schon ein Kind, sagst du, ja, ne? Ja, richtig. Mhm. Und hast jetzt noch ein Kind bekommen? Nein. Nein, du hast 2 Kinder. Ich möchte keine Kinder mehr. Wie bist du denn mit deiner eigenen Sexualität klargekommen nach diesem schrecklichen Vorfall? Wie lange? Die ersten 4 Jahre kannst du sagen, habe ich keinen Mann mehr an mich gelassen. Mhm. Also ich hatte gegen jeden Hass, ne? Mhm. Also wenn mich schon einer angefasst hat, habe ich da rot gesehen. Mhm. Also jeder, der es mit mir gut gemeint hat, dem habe ich gesagt, nee, nein, danke, möchte ich nicht. Mhm. Ne? Also ich habe sie alle zurückgewiesen. Und durch diese Behandlung, durch die Therapie, ist das auch für dich wieder akzeptabler geworden oder möglich geworden, mit einem Mann zusammen zu sein? Möglich geworden, ja. Weil, nur möglich geworden oder kannst du dich heute auch wirklich ganz auf deinen Partner einlassen? Ich kann mich einlassen. Manchmal kommt zwar auch, kommt ein bisschen hoch, aber ich sag, dann rufe ich sofort meine Psychologin an, vereinbar mit deren Termin und gehe da hin und rede mit ihr, weil das ist das Beste, was man machen kann. Weiß dein Partner? Ja, natürlich. Weiß dein Partner um die schlimmen Vorfälle? Ja. Er weiß alles. Wie steht der denn zu dem Kind? Er liebt die Kleine. Ja, er betrachtet sie als sein eigenes. Also ich finde das sehr, sehr erstaunlich, was du geleistet hast, Sandra. Und habe da auch hohen Respekt vor. Und freue mich sehr, dass du so zu dem Kind stehst. Ja, und diese Einstellung ist wunderbar, dass du sagst, das kleine Kind kann ja nun wirklich nichts dafür. Nein, sie kann auch nichts dafür. Sie ist... Guck mal, wie viele Kinder werden denn geboren, die gar nicht gewollt sind? Natürlich, ja. Na? Also, ich muss sagen, ich habe die beste Psychologin auf der ganzen Welt. Und also... Wenn ich was habe, ich könnte die jetzt anrufen, die Frau. Mhm. Domian, ich kann die jetzt anrufen, da telefoniert die mit mir 1 Stunde. Das ist natürlich ein großer Glücksfall, ne, wenn man so einen Therapeuten hat. Liebe Sandra, ich danke dir für deinen Anruf. Und ich glaube, dass du vielleicht auch vielen Frauen Mut gemacht hast, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Ja, sie sollen sich nicht scheuen, also nur zu einer Psychologin zu gehen. Mhm. Oder sie können sich ja aussuchen, ob männlich oder weiblich. Ich habe halt weiblich vorgezogen, ne? Und man braucht sich auch nicht schämen dafür. Das ist der wichtigste Satz. Man muss sich, oder die Frauen brauchen sich nun, weiß Gott, nicht zu schämen. Es gibt nicht zu schämen. Zu schämen hat sich der Täter. Ja gut, ich fange jetzt erst an, so gewissen Freunden zu erzählen, ne? Mhm. Weil vorher habe ich immer gedacht, naja, normalerweise erzählst du das keinem, ne? Mhm. Auch wegen der Scham her. Ich habe mich geschämt ohne Ende. Jetzt habe ich es schon meiner Freundin erzählt, meine Eltern, die wissen davon überhaupt. Und sogar jetzt hier bei uns auch. Ja gut, liebe Sandra. Von der Stimme erkannt worden. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, Dorian, Jürgen, hier wollte ich noch eins sagen. Ja. Also, ich höre dich jede Nacht. Mhm. Jede Nacht. Und also, vom Fernseher her, deine Stimme ist schon toll, aber jetzt mal, original, ist noch besser. Ich danke dir sehr herzlich. Das gefällt mir absolut. Das ist sehr lieb von dir. Alles Gute, Sandra. Ich wünsche dir auch alles Gute. Tschüss. Und noch viel Erfolg mit deiner Sendung. Vielen, vielen lieben Dank. Tschüss, Sandra. Okay, tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Hildegard. Und Hildegard ist 60 Jahre alt. Ja. Schönen guten Morgen, Hildegard. Guten Morgen, Domian. Ich wünsche dir alles Gute zu deiner Sendung. Vielen, vielen Dank. Das Thema ist Kinder aus Vergewaltigung. Ja. Ich habe meinen ältesten Sohn aus einer Vergewaltigung von meinem Vater. Und zwar hat er mich von meinem 14. bis 22. Lebensjahr vergewaltigt. Obwohl ich meinen Mann mit 17 Jahren kennengelernt habe. Hat er dich noch weiter vergewaltigt? Ja. Dein Vater? Ja. Und hat mich... Dein Vater ist der... Vater deines Sohnes? Ältesten Sohnes, ja. Wie alt warst du, als du dann schwanger wurdest? Also ich habe meinen Ältesten so mit knapp 20 bekommen. Mhm. Da warst du schon 3 Jahre mit deinem Mann zusammen? Ja. Wann hast du geheiratet? Wer da war ich schon verheiratet. Also, schon verheiratet. Dann habe ich geheiratet im 6. Monat. Weiß dein Mann das? Nein, mein Mann ist leider mittlerweile gestorben. Er hat immer gedacht, dass es sein Sohn ist? Ja. Das ganze Leben lang? Ja. Ich stelle mir das sehr schwer für, eine schwere Bürde für dich, dass du das all die Zeit verschwiegen hast. War es schwer? Sehr schwer. Ich konnte erst nach meinem Mann, seinem Tod, meiner Tochter und meiner Schwiegertochter erzählen, was ich erlebt habe. Mhm. Das war vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten erst? Ja. Heißt das, dass du vor ein paar Monaten auch deinem Sohn erst gesagt hast, was los ist? Nein, der weiß es noch nicht. Der weiß es noch gar nicht? Nein, der weiß es nicht. Aber die Schwiegertochter weiß es? Nein, das ist die andere Schwiegertochter. Das ist die andere Schwiegertochter. Ich habe 4 Kinder. Wie alt ist dein Sohn? Jetzt? Der wird jetzt 40. 40, Der weiß es nicht. Willst du es ihm sagen? Nein, ich kann es nicht. Aber den anderen hast du schon gesagt, weil es wahrscheinlich so sehr in dir am Herzen liegt und so schwer auf deiner Seele ruht. Das war zu schwer für mich. Domian, ich hoffe, dass es nie erfährt, weil er mich verstoßen müsste. Er würde dich verstoßen? Ja. Warum? Er ist ein Manager-Typ und... Aber Hildegard, er verstößt dich doch nicht. Doch. Er wird im Nachhinein diesen Mann hassen, aber doch nicht dich. Du bist doch ein Opfer. Das könnte er nie verstehen. Da bin ich mir aber überhaupt gar nicht sicher. Er ist ein Manager-Typ, sagst du. Mit ihm kann man reden. Er ist ein gebildeter Mann. Er wird doch nicht denken, dass du die Schuldige bist an diesem schlimmen Schicksal. So, Jan, ich habe es jetzt jahrelang verdrängt. Immer nur verdrängt. Ich habe Angst davor, ihm das zu sagen. Hildegard, wie war denn das damals dann? Wie hat dein Vater sich denn verhalten, als du schwanger wurdest? Wusste er das denn, dass er der Vater deines Kindes ist? Wie ich gesagt, da habe ich meinen Mann schon gekannt. Ja, und? Und wie ich ihm gesagt habe, ich bin im 6. Monat schwanger. Vorher hat man nichts gesehen, ich war ganz dünn, mager, schmal. Mhm. Und da hat er mich im Flur zusammengetreten, hat mir den Bauch getreten. Ich wusste überhaupt nicht, ob ich das Kind überhaupt kriegen konnte. Bist du dir denn ganz sicher, dass dein Vater der Sohn, das ist ja schwierig, dass dein Vater der Vater deines Sohnes ist? Ja. Du hast damals mit deinem Mann ja auch schon sexuellen Kontakt gehabt. Nein. Nein, noch nicht. Nein. Mhm. Da hat dein Vater dich zusammengetreten. Ja. Wie viele Jahre hat er dann noch gelebt? Bis 81. Bis 81. Wie war das Verhältnis zu deinem Vater in all den Jahren danach? Freundlich. Aber sonst nichts. Welche Rolle hat denn deine Mutter in diesem ganzen Spiel gespielt? Meine Mutter hat zu mir gesagt, ich wäre eine Hure. Ich hätte mich meinem Vater aufgedrängt. Wie schlimm. Und meine Schwester, das ist ein gewolltes Kind gewesen, die war 2 Jahre nach mir geboren. Und die ist genau dasselbe Kaliber wie meine Mutter. Hildegard, hast du denn dieses Kind von Anfang an lieben können? Domian, da war eine Schranke, da war eine sehr große Schranke. Bis ich das Kind akzeptiert habe, war das Kind bald ein Jahr. Ist das Kind rundherum und ist der Sohn rundherum gesund? Ja. Das ja, es hätte ja nur noch vererbmäßig irgendwas Schlimmes noch auch noch geschehen können. Nein, da ist bis jetzt, also toi toi toi, noch nichts abgegeben. Mhm. Und nach einem Jahr hast du das Kind dann annehmen können? Oder auch noch nicht so richtig? Nein, so, ich habe es akzeptiert, aber obwohl ich es dreiviertel Jahr gestillt habe. Es war irgendwo eine Schranke. Mhm. Ich wusste aber nicht, warum. Mhm. Du hast dann noch weitere Kinder bekommen mit deinem Mann zusammen? Ja, noch ein Mädchen und 2 Jungen. Und nach dem Mädchen wollte mein Mann nochmal an mich. Mhm. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich gehe zur Polizei. Und da hat er zu mir gesagt, wenn ich das tue, dann sage ich deinem Mann, was du mit mir gemacht hast. Ach, dein Vater wollte nochmal an dich ran? Ja, ja. Du hast es gerade, ich glaube, dich versprochen, ja. Mhm. Liebe Hildegard, jetzt geht unsere Sendung leider zu Ende. Ich möchte aber gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, jetzt noch ein bisschen redest. Das wäre nett. Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Das Verfahren ist so, du kennst es ja wahrscheinlich. Leg bitte auf und die Elke ruft dich, sobald sie frei ist, zurück. Also warte auf jeden Fall den Anruf noch ab von uns jetzt gleich heute Nacht. Okay, und ja? Vielen Dank, Domian. Ich danke dir für dein Vertrauen. Tschüss. Tschüss, Hildegard. Tschüss. In der Technik heute Nacht Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen, dann mit einer offenen Telefon-Talkshow für alle eure Themen. Ihr könnt mich immer schon erreichen, uns erreichen ab 0 Uhr unter dieser bekannten Nummer. Und um 1, wie gesagt, geht's dann los. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.